SWR 3. Verehrte Hörerinnen und Hörer, am 19. Januar erhielt der Schriftsteller Peter Rühmkopf bei einer Feierstunde im Zeller Schloss den mit 50.000 Mark dotierten Arno-Schmidt-Preis. Rühmkopf ist nach Hans Wollschläger und Wolfgang Köppen der dritte Träger dieses Preises. Bei der Preisverleihung widmete Rühmkopf dem Autor der Gelehrten Republik und von Zettels Traum, von Das steinerne Herz und Abend mit Goldrand eine ausgreifende Dank- und Gedenkadresse, prüfte die spannungsreichen Antinomien und vermeintlichen Wandlungen des genialen Einzelgängers und blickte durch den Lorbeer des Huldigungskranzes in die trüberen Stunden der deutschen Nachkriegsrepublik. Wir senden heute einen Mitschnitt von Peter Rühmkopfs Rede, die überschrieben war »Bausteine zu einem Arno-Schmidt-Denkmal«. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Wolfgang Köppen, lieber Hans Wollschläger, schön, dass Sie gekommen sind, liebe Freunde insgesamt. Meine Aufgabe auf dieser Welt ist nicht, die Schwierigkeiten zu verharmlosen, die die Hoch- und die E-Literatur dem Lesewilligen bietet, aber auch nicht, sie zu vermehren. Eher sehe ich mich in der Rolle eines Mittelsmannes oder Cicerone, der den Lohn der Anstrengung besingen möchte oder das irdische Vergnügen, das dem Bemühen um gehaltvolle Götterspeise immer noch geschwisterlich zugesellt ist. Arno Schmidt, um das Ziel unserer Gipfelwanderung gleich entschlossen ins Auge zu fassen, soll uns also nicht von vornherein als ein menschenabweisendes und letztlich unbezwingliches Bergmassiv entgegenstehen, wie ein Gaurisankar der Bücherwelt meinetwegen, oder besser vielleicht wie ein unserem Zugriff hoch entrückter Berg des Nordens. Das ist ja zwar alles auch metaphorisch gesprochen, und ich bezweifle inzwischen sogar, dass man seinen tiefsten Geheimnissen und feinsten Durchbildungen ohne die Hilfe von dienstbaren Geistern nahekommt. Andererseits haben wir ihm uns aber doch selbst einmal ohne wissenschaftliche Hilfsmittel und großes Instrumentarium genähert und von bloßer Leselust bewegt und vom guten Geist der Sympathie beflügelt. Daran lassen Sie uns hoffnungsvoll anknüpfen. Eine gute Freundin, Apothekerin von Beruf und im Hinblick auf anspruchsvolle Literatur nicht gerade höhenfest, schwindelfrei, gestand mir übrigens, als ich ihr den Faun und dann auch das steinerne Herz zur geistigen Weiterbildung empfohlen hatte, dass sie sich solche Dinge auch wohl zuschreiben traue. Mit ihren eigenen Worten, ich halt das gar nicht für so künstliche Kunst. Wenn ich schreibe tät, ich glaub, dann tät ich das genau wie der Arno Schmidt mache. Nehmen wir es der entspannten Stunde wegen mal nicht als Anmaßung, was es sicher auch ein bisschen ist, sondern einfach als Kompliment. Es heißt ja nichts anderes, Böseres, als dass solche Wunderwerke der experimentellen Literatur auch als Naturerscheinungen genommen werden können oder doch als der literarische Ausdruck von beinahe schon populären Wahrnehmungsweisen. Und auch das sollte uns vielleicht ein bisschen zu denken geben. Es lenkt mich zurück auf unsere eigene Novizenzeit, als wir noch Universitätsbänke drückten, ohne freilich gesamtheitlich universitär zu empfinden, und als Literatur uns durchaus noch etwas in erster Instanz zu sagen hatte, da entdeckten wir in Arno Schmidt einen unserer eigenen Lebenserfahrung und unserem kritischen Zeit- und Wirklichkeitssinn fast schon medial verbundenen Autor. Wie sich die sogenannte schlimme Zeit, Sie erinnern sich, da noch einmal vor unseren Augen und Ohren und Sinnen entfaltete, der Mief der Holzgasgeneratoren und der Dunst der Dorfwaschküchen sich noch einmal in unsere Nasen einschlich und der Geschmack von Nescafé aus Heringsbüchsen an einen tief verwurzelten Nostalgienerv rührte, das hatte alles schon seinen FF-Wiedererkennungswert und seine historische Tatsachentreue bis zu den Erinnerungsbildern unserer 46er Improvisations- und Selbstversorgerszene. Einen Suppenteller kriegte man nicht zu kaufen, aber wenn man die Totenmaske der Inconnu de la Seine, 38,50 Mark, umdrehte, konnte man sie als solche verwenden. Bis zu den Rohrdommelrufen der frühen Jahre. Üprump, üprump, üprump. Bis zur Programmmusik der Tauben auf dem Schuppendach. Du, Struckup, du, du, Struckup, du. Eine mit appelleshafter Nachahmungskunst und harsdörferischem Anklangssinn heraufbeschworene Vorwelt, trotzdem immer noch mit diesem gewissen ironischen I-Pünktchen bedacht, was den oft vorschnell ins Treffen gebrachten Begriff Realismus dann doch ein bisschen fragwürdig werden lässt. Lassen Sie uns auf diese höchst eindrucksvolle Phase des Bekanntwerdens mit Arno Schmidt noch ein bisschen genauer eingehen. Wir kamen, junge Schreiberlehrlinge, um die Zeitschrift Zwischen den Kriegen, geistig vom deutschen Expressionismus und andererseits von der europäischen Aufklärung her, das schaffte schon mal geeignete, passende Rahmenbedingungen. Der unserer literarischen Richtung stolz vorangestellte Begriff Finismus, der gar nichts anderes meinte, als dass wir uns für die schlechthin allerletzten hielten, weist vielleicht um ein Übriges auf gewisse Wesensverwandtschaften hin, wobei auch wir uns oft genug unserer quantitativen Wenigkeit rühmten und uns unsere sehr geringe Auflage mit dem Hochgefühl der Erlesenheit zu versüßen suchten. Außerdem bedenken Sie Zwischen den Kriegen. Das sagte schon vom Titel her, dass der letzte Krieg uns noch nachhaltig in den Knochen steckte und ein neuer schon wieder drohend vor Augen stand. Das hieß, dass wir der Vernichtung gerade eben mit Glück oder mit List entronnen, schon wieder auf Aufrüstung eingeschworen, schon wieder mit Kriegsvorbereitung vertraut gemacht werden sollten. Der hellerlichte Wahnsinn, wenn man's mal mit zwei geteilten deutschen Augen betrachtete, was wir auch taten und dann unseren Unmut Monat für Monat in unserer Zeitschrift veröffentlichten. Mit diesem uns wohlvertrautem Pessimismusblick sahen wir das martialische Zeitintervall nun aber auch bei unserem Arno Schmidt registriert. Er war von den gleichen düsteren Vorahnungen erfüllt und starrte wie gebannt auf die drohenden Verhängnisse. Wer noch leben will, der beeile sich. Fürchterliche Kriege werden kommen. Er teilte aber auch die Wut auf die Verhältnisse und ließ, wo er in allem eine grauenhafte Schicksalsgottheit namens Leviathan vermutete, doch deren irdische Statthalter nebst ihren deutsch-deutschen Handlangern nie ungeschoren. Ob Brandsheide oder die Umsiedler, ob aus dem Leben eines Fauns oder schwarze Spiegel, das »They asked for it and they got it« steht als dreuendes Ausrufezeichen immer hinter den Fragwürdigkeiten und selbst die scheinbar so harmlose Pocahontas macht da gar keine Ausnahme. Auch für die Alliierten sind wir nur Objekt. Wenn Sie uns in 5 oder 10 Jahren gegen Russland brauchen, ziehen Sie uns doch wieder Uniformen an, setzen uns die jetzt ausrangierten Totschläger vor die Nase und auf geht's. Üb immer Treue und Redlichkeit. Gemeinsame Brechreize schaffen eine Art von Sympathie. Lässt sich der querulantische Freigeist Düring im Faunroman vernehmen und ich stehe nicht an, es ihm nachzusingen. diese Konversion in der A-Version war schon eine ganz vorzügliche Vertrauensbasis. Arno Schmidts bedingungsloser und von Buch zu Buch sich leuchtender, offenbarender Antimilitarismus war uns im höchsten Maße lieb und teuer. Sein auf dauerhaften Gesinnungsgranit gegründeter Pazifismus kam dem unseren, sich auch nicht gerade wattiert in Worte fassenden, genossenschaftlich entgegen. Seine wieder und wieder nachgebläuten Traditionsvermerke, gestern Sieg oder bolschewistisches Chaos, heute zusammen mit den Amis gegen die Russen, lagen haargenau auf der Linie unserer eigenen Zeitdiagnosen und Lagegutachten. Als die Diskussion um eine Westeinbindung der Bundesrepublik im Jahre 1955 neue Hitzegrade erreichte, angefacht durch Adenauers Moskau-Besuch, Sie erinnern sich vielleicht, wie las sich das Auspizium in der immer hübsch links und immer sehr lustig argumentierenden Pocahontas? Es las sich folgendermaßen. Drinnen erstmal die Abendnachrichten und Erich kommentierte sie gratis. Die Amerikaner kreisten unbefangen weiter ein. Andererseits rätselten die Westmächte, was Moskau mit seiner letzten Note wieder meine. Ist doch ganz klar, entweder EVG oder Wiedervereinigung. Beides gibt's nicht. Und wie lautete, lassen Sie mich in aller Unbescheidenheit mal nachgucken, meine eigene selbstdestillierte Meinung zum Tage. Die zweite, die Juninummer unseres neu gegründeten Studentenkurier, belegt neben einer auch rückblickend noch ganz ansehnlichen Wetterfühligkeit vor allem diesen antipathischen Gleichklang der Seelen, auf dessen Demonstration es mir im Augenblick vor allem ankommt. Zur Diskussion steht wieder einmal und immer noch die deutsche NATO-Zugehörigkeit. Adenauer ist jedenfalls entschlossen, sie nicht aufzugeben und sie auch nicht als Tauschobjekt gegen weite Gebiete Deutschlands in die Waagschale zu werfen. Es ergibt sich die nachgerade perverse Situation, dass man für ein Manko, Wiederaufrüstung, Militärausgaben, lieber noch ein zweites, die deutsche Spaltung in Kauf nimmt, statt die Zwangserscheinungen sich wechselseitig aufheben zu lassen. Übergehen wir mit Nachsicht, was der ungeschulte Geschäftssinn seinerzeit noch nicht zu durchschauen vermochte, diese gewisse Profitabilität von Rüstungslasten und wenden uns dem poetologischen Teil unserer kleinen Hochspannungskunde zu. Während in der deutschen Nachkriegsliteratur die formal experimentierenden und die gesellschaftskritisch wirkungsbegierigen Kräfte verhängnisvoll auseinanderscherten, die allerdings nicht bloß ästhetisch anregenden Romane von Wolfgang Köppen einmal ausgenommen, offenbarte sich uns in der Prosa von Arno Schmidt eine geradezu beispielhafte Unteilbarkeit dieser beiden schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringenden Schreibantriebe. Was Werner Riegel seinerzeit auf den gewiss nicht nur interessanten, nicht nur aperçuhaften oder reizvollen Namen Schizografie getauft hatte und worunter wir das nervös gespannte Miteinander von konkurrierenden bis widersprüchlichen Schreibantrieben verstanden, sahen wir bei Arno Schmidt auf eine seltsame Weise legiert und eingelöst. Hier war nun wirklich einmal eine ansehnliche literarische Gestalt, die der Sprache vergönnte, was ihr gebührte, nämlich individuellen Ausdruck und schärfstes Eigenprofil und die dennoch nicht auf das alte Menschheitsverlangen nach einer Klärung der Verhältnisse und der Veränderung ungeratener Gesellschaftszustände verzichtete. Hier war ein Dichter, ein Künstler, ein Wortwerker, Zauberer, Artist, der Dämonen zu bannen wusste, einfach durch Benennung und die Schwerkraft des Daseins aufzuheben durch einen zauberhaften Transzendentalhumor und der sich dennoch nicht zu fein war, resonierend, belehrend, anstoßstiftend und Unruhe verbreitend in den unheilvollen Lauf der Dinge einzugreifen. Wirtschaftliche Einbußen und soziale Hintanstellung auf sich nehmend wie eine selbstverständliche Ehrenpflicht. Wenn mich die Offiziellen loben werden, dann ist Zeit aufhören. Das war ein Wort nach unserem Herzen. Das war Pfingstgeist über unser pariahaftes Selbstverständnis ausgegossen und wir begannen ihn zu verehren wie einen nachgereichten Kirchenvater. Allerdings muss ich zu meinem eigenen Nachteil hier korrigieren, dass derjenige, der die Leuchterscheinung zuerst ausgemacht hatte, mein Freund Riegel war, und sie dann auch ganz emphatisch in unserem kleinen Kreis propagierte. Und er hatte mich meiner anfänglichen Uneinsichtigkeit wegen sogar heftig zur Ordnung gerufen, den sieh dir erst noch mal genauer an. Das ist einer von uns. Darin muss man nicht unbedingt Selbstüberhebung oder Mangel an Bescheidenheit sehen wollen. Einer von uns, das bedeutete einfach nur, dass wir uns endlich einmal auf ein Beispiel beziehen konnten, ein großes Beispiel. Einer von uns, das meinte, dass eine tollkühn zum Wert erhobene Wesensspaltung, Ich-Zerteilung, sich nach Jahren der leidvollen Selbstbehauptung in einem positiven Helden zu spiegeln vermochte. Waren denn das nicht positive Helden, alle wie sie da sind, die den Gang der Handlung, das Recht auf Weltauslegung, selbstherrlich an sich ziehenden Tagebuchschreiber, der Brandschneide, der Schwarzen Spiegel, der Umsiedler, der Pocahontas, des Faun und des steinernen Herzens, hochsensible Ausnahmenaturen und Intellektualisten auf der einen Seite und dann auch wieder, was ja beinahe ein Geschenk war, solche mit allen Wassern gewaschene Überlebenskünstler und dem Leviathan trotzig Paroli bietende Selbstunternehmer. Hatte das überhaupt schon mal stattgefunden, ich meine in der modernen Entfremdungsliteratur, dass der Bewusstseinstyp, das Gehirntier und der ständig von des Gedankens Blässe angefochtene Geistesstreiter andererseits mit einem derart mutmachenden Selbstbehauptungsvermögen ausgestattet worden war? Der Geist als Eckensteher des Lebens, diese wieder und wieder repetierte Glanznummer Thomas Manns, hatte uns bei allem Verständnis für seine unverschuldeten Komplikatessen doch immer ein bisschen unbefriedigt gelassen. Und wozu hatte uns diese beinahe schon unheimlich vertraute Leidensphysiognomie der Kafkaschen Helden und ihr zwanghaft von Albtraum zu Albtraum irrendes Erlösungsbedürfnis eigentlich weiter verleitet, als uns endgültig daran krank zu lesen? Ich will ja nicht lästern. Und ich sehe auch diesen geheimen, unauslöschlichen Trauerrand bei Arno Schmidt sehr wohl. Aber was sich dagegen aufführen lässt und was dann auch über die besagten Kapitulationsangebote weit hinausgeht, ist ein weltlicher Trotz und ein ununterkriegbares Widerspruchsverlangen, das nicht hinnehmen, weil nicht billigen will. Mit einem wahrhaft überlieferungswürdigen Wort aus dem Leviathan: Die Natur, das heißt der Leviathan, weist uns nichts Vollkommenes. Sie bedarf immer der Korrektur durch gute Geister. Und mit einem nicht minder mutmachenden aus Seelandschaft mit Pocahontas: Denken, nicht mit Glauben begnügen, weitergehen, noch einmal durch die Wissenskreise, Freunde und Feinde. Legt nicht aus, lernt und beschreibt, zukunftet nicht, seid. Wie nahe man sich einmal gewesen war, ohne voneinander Kenntnis gehabt oder sich abgesprochen zu haben, kann ich Ihnen in der uns auferlegten Eile leider nicht so richtig ausführen. Wir wollen aber ja auch noch weiterkommen. Ich möchte nur noch nachtragen, dass Riegel dann einen bahnbrechenden Aufsatz schrieb, Schmidt, Porträt eines Dichters, der die Magnetnadel unseres mit Zuspruch nicht gerade verwöhnten Korrespondenten dann heftig nach Norden ausschlagen ließ. Ab 1956 sind bereits die ersten Zeichen einer probeweisen Zusammenarbeit zu registrieren. Schmidt überließ uns die Prosa-Skizze am Zaun für unseren Studentenkurier. Nur dass Riegel noch im gleichen Jahre starb und ich mich für eine Weile der Zeitschrift entfremdete und erst für den Anfang der 60er Jahre ist dann wieder so etwas, allerdings auch sehr inniges Kooperieren zu vermerken. Fast die halben Kühe in Halbtrauer erschienen zwischen 1960 und 1962 in unserem Konkret der Nachfolgerin des Studentenkurier, obwohl wir damals wohl noch gar nicht so richtig begriffen, welche Weltenwunder uns da zur Premiere überlassen worden waren. Erst sehr viel später, nein, ganz genau erst im vorigen Jahr, als der Briefwechsel mit Werner Steinberg im Haffmanns Verlag herauskam, wurde mir dann bewusst, welcher Wertschätzung wir uns andererseits bei ihm erfreut hatten und was ihn bewogen haben mochte, gerade uns die Rechte der ersten Nächte einzuräumen. Allerdings zeigte Schmidt, ehe er zur großen Kult- und dann auch bald zur Okkultfigur der Nach-Apo-Szene wurde, durchaus gewinnende Seiten. Ich erinnere mich noch genau, wie liebreich er im Sommer 56 den kleinen Studentenzeitungsredakteur in der Darmstädter Inselstraße empfing und wie viel kostbare Lebenszeit er für den jungen Bittsteller zur Verfügung hatte. Ich habe aber auch diese gewisse und von innen her anscheinend gar nicht mehr aufzuhellende Verspanntheit ganz gut im Gedächtnis, die seiner Person anhing wie ein unauflösliches Entfremdungszeichen, Hemmung und Hochfahrenheit in einer so verquer bei einem lebendigen Menschen noch nie von mir beobachteten Mischung. Die Gelegenheit für ein Wiedersehen ergab sich dann erst im Jahre 1964, als Schmidt in Berlin den Fontane-Erzählerpreis entgegennahm, nur dass Stadtluft ihn nicht gerade freier zu machen schien und die eben angedeuteten Unzweieinigkeitszüge sich zur wahrhaften Grimasse verzerrten. Die Dichterin Ingeborg Bachmann hatte zu einem Sektfrühstück in ihre Schlossstraßenwohnung geladen. Die Schriftsteller Uwe Jonsson, Günter Grass und Walter Höllerer waren herbeigeeilt, um dem verehrten Einzelgänger die Honneurs zu machen und die offiziellen Bürden durch private Nettigkeiten zu vergüten. Und auch ich, der ich damals zufällig gerade in Berlin zu tun hatte, war in freudiger Erwartung dazugestoßen, schon weil ich die alte Bekanntschaft gern durch einen frischen Handschlag besiegelt sehen wollte. Wie groß war dann allerdings das Befremden und wie schnell wuchs sich die allgemeine Vorfreude zur Beklemmung aus, als Arno Schmidt in seinem menschen- und wetterabweisenden Krattmeldermantel herangerauscht kam und uns, statt sich erstmal unsere Ehrenbezeugungen gefallen zu lassen, auf die unerträglichste und landlehrerhafteste Weise zu examinieren begann. Den Fouquet nicht richtig gelesen und auch den unerlässlichen Massenbach nicht mehr so ganz auf der Reihe, von Pape nicht die genügende Ahnung und auch im Wetzel nicht gebührend zu Haus, mit Po nur oberflächlich vertraut und bei Karl May nie über Winnetou hinausgekommen. Wie gesagt, es war kein Vergnügen und alles andere als ein pläsierliches Stück, diese maskenhafte Selbstaufführung. Und als Schmidt mich am Ende einlud, nach Schluss der Veranstaltung doch noch eine ganz PSS-Freundschaftsrunde zu drehen, wich ich dem, ach, ich weiß es ja heute, so herzlich freundschaftlich gemeinten Angebot furchtsam aus und ich besuchte die Feierlichkeiten gar nicht. Nehmen wir es rückblickend von der humoristischen Seite. Und dann auch gleich von einer sehr ernsthaften, das Zusammenwirken von privaten Verstörungen und poetologischen Folgerungen betreffenden. Was in Abend mit Goldrand ja nicht bloß so am Rande dasteht. Ich habe nie gelernt, mich richtig zu benehmen, in keiner Gesellschaft. Und was in den Umsiedlern aus dem Jahre 1953 schon viel früher gelesen werden konnte, der Künstler hat nur die Wahl, ob er als Mensch existieren will oder als Werk. Im zweiten Fall besieht man sich den defekten Rest am besten nicht. Dies hatte sich im kleinsten Geselligkeitsrahmen auf eine geradezu herzabschnürende Weise offenbart. Nur dass ich nachträglich und posthum doch fast froh bin, einmal derart paradigmatisch auf das Zusammenwirken von nervösen Verstörungen und poetischen Verklärungen hingewiesen worden zu sein. Das zerteilt unser kleines Referat hier zwar einschneidend in zwei ziemlich ungleiche Stücke, aber das soll uns ja wohl nicht trennen, auch von unserem verehrten Preispatron nicht. Denn wenn er uns eines mit einer fast schon tickhaften Beharrlichkeit mit auf den Weg gegeben hat, dann doch wohl, dass der Mensch als Ganzes in der Natur überhaupt nicht mehr zu haben ist und dass auch die viel beschworene, die von uns allen geschätzte Individualität nur noch dividiert zu betrachten ist. Effektvoll formuliert, und zwar so, dass man sich unwillkürlich an den eigenen, auch nicht ganz unverschonten Kopf fasst, steht es bereits im Faun zu lesen. Mein Leben ist kein Kontinuum. Nicht bloß durch Tag und Nacht in weiße und schwarze Stücke zerbrochen, denn auch am Tage ist bei mir der ein anderer, der zur Bahn geht, im Amt sitzt, büchert, durch Heine stellst, begattet, schwatzt, schreibt, tausend Denker auseinanderfallender Fächer, der rennt, raucht, kotet, Radio hört. Herr Landrat sagt, that's me. Ein Tablett voll glänzender Snapshots. Wie gesagt also, da haben wir den Salat. Anders gesagt, was uns aus purer Oberflächlichkeit oder mangels Tiefenschärfe immer so als Einheit der Person vor Augen schwebt, als ein organischer Zusammenhang ihres Willens und ihrer Vorstellungen, ihrer Antriebe und ihrer Ablenkungen, ihrer Reizbarkeiten und ihrer Wahrnehmungen, zerfällt bei genauem Hinsehen in einen Scherbenhaufen unzusammenhängender Beliebigkeiten, herausgehoben allenfalls ein paar glänzende Snapshots, die uns dann allerdings schon wieder etwas an die funkelnden Bruchflächen Nietzsches erinnern. Sollen wir uns darüber aufregen? Sollen wir klagen? Müssen wir uns den unerbittlich genug diagnostizierten Dachschaden überhaupt als eine persönliche Lebenswahrheit zuziehen oder können wir uns da heraushalten? Nun, das muss, glaube ich, jeder mit sich selbst abmachen. Obwohl die Berechnungen 1 und 2 eine wahrnehmungspsychologisch begründete Schreibelehre aus dem Jahre 1953 uns deutlich genug auf die Löcherigkeit unseres eigenen Wahrnehmungs- und Erinnerungsapparates hinweist. Auf den Kopf zugefragt, wenn wir nur einmal den vergangenen Tag, gar die abgelaufene Woche zu rekapitulieren versuchen, haben wir das Gefühl eines epischen Flusses, eines Kontinuums überhaupt? Arno Schmidt bezweifelt es gründlich, und so lässt er der Suggestivfrage dann auch gleich die entsprechende Zurechtweisung folgen, es gibt diesen epischen Fluss auch der Gegenwart gar nicht. Jeder vergleiche sein eigenes beschädigtes Tagesmosaik. Auf dem Bindfaden der Bedeutungslosigkeit, der allgegenwärtigen Langeweile ist die Perlenkette kleiner Erlebniseinheiten innerer und äußerer aufgereiht. Von Mitternacht zu Mitternacht ist gar nicht ein Tag, sondern 1440 Minuten und von diesen sind wieder höchstens 50 belangvoll. Das sind nun einerseits heikle Wahrheiten, andererseits bekannte Schmidt-Maximen und ich scheue mich fast, sie in einem derart elaborierten Kreis noch einmal zum Besten zu geben. Wer seinen Schmidt studiert hat, der hat gerade diese Zitate intus wie die Grundregeln einer allgemeinen, prästabilierten Disharmonie. Aber unser Zwergschullatein einmal beiseite. Und den Verfasser von literarischen Texten als das betrachtet, was er wahrhaftigen Wortes ist, ein Verfassungsorgan für eigene und anderer Leute Fassungslosigkeiten, scheint mir die noch und nochmalige genaue Markierung des uns einigenden porösen Untergrundes schlechterdings unverzichtlich. Erst wo uns die Halt- und die Bodenlosigkeit unseres eigenen Erdendaseins wenigstens andeutungsweise bewusst wird, können wir der ausdauernden Bemühung des Autors Arno Schmidt um ein paar verlässliche trigonometrische Punkte auf dieser schwankenden Welt die gebotene Aufmerksamkeit zollen. Erst wo uns das letzte Who is Who unserer wahllos zersiebten Subjekte derart zweifelhaft geworden ist, dass wir Dilettantenfragen wie die nach dem wahren Seinsgrund lieber gar nicht mehr stellen, kann uns geodätische Orientierung schon wieder etwas bedeuten. Abwegig erscheint die Rolle des Landvermessers bei Arno Schmidt, nämlich nur auf den ersten Blick. Das Suchen nach dem Sinn des Lebens ist ja bekanntlich ein Stadium der Unreife, heißt es riskant und suffisant genug in der Schule der Atheisten. Aber genau in dem Maße, wie allgemeine philosophische Geworfenheitstiraden und Bekümmerungen um den Verlust der Mitte und die existenzielle Ortlosigkeit des Menschen hier immer fadenscheiniger und phrasenhafter werden, rücken so begrenzt operierende Orientierungskünstler wie der Landmesser und der Astronom zu wahrhaftigen Vertrauenspersonen auf. Dass damit nicht bloß technisch-mathematische Fragen angerührt werden, zeigen uns deutlichst die frühen Prosastücke aus dem Leviathan. Auf der einen Seite unberechenbare Großraumpolitiker und größenwahnsinnig gewordene Welteneroberer, auf der anderen die mit einem fast schon organischen Zahlensinn und menschlichem Proportionsgefühl begabten Gegenspieler. So sieht sie aus, die antipodisch konstruierte Welt des Arno Schmidt. Und wenn die Himmels-, Erd- und Heimatkundler hier auch auf ziemlich einsamem Posten stehen, so wird ihre erhabene menschliche Ausnahmestellung doch nirgendwo in Frage gezogen. Dies ist es nicht allein, was wir aus diesen ersten literarischen Prototypen von Arno Schmidt lernen können. Gerade so, als ob Arno Schmidt die deutsche Nachkriegsliteratur noch einmal von einem archimedischen Sammelpunkt her hätte konstituieren wollen, vereinigen sich in der Figur des mitstenografierenden Landabschreiters, des zählenden Abbuchers, des schreibenden Datensammlers noch einmal die arbeitsteilig längst geschiedenen Berufe des Rechenkünstlers und des Wortakrobaten, ein Kunststück, das nicht nur Art hat, sondern in die Tiefe weist. Wilhelm Scherer, der kühne Sprachphilosoph und Ursprungskundler des 19. Jahrhunderts, hat uns auf diese frühe Zweieinigkeit der mathematischen und der poetischen Disziplinen oft genug aufmerksam gemacht. Demnach haben wir in den Anfängen unserer Kulturentwicklung eine jederzeit gangbare und auch immer wieder fleißig beschrittene Landbrücke zwischen zahlenkundigen Magiern und des Erzählens mächtigen Geisterbeschwörern anzunehmen, symbiotische Berufsverbindungen, von denen gerade unsere germanischen Sprachen uns beredtes Zeugnis ablegen. Einem naiv auflistenden das und das und das nur tellen oder schon vertellen, das ist die Frage, entspricht auf der anderen Seite ein nicht minder schlicht addierendes dann und dann und dann Vermerkungsweisen, die in der Tagebuchform dann genau das richtige Medium finden. Bei Arno Schmidt wird der Übergang von der Positionsmarkierung zur Lageberichterstattung dann fast noch deutlicher, eklatanter. Dem seine Schritte zählenden, am Pulsschlag die Zeit bemessenden Geodäten, dritter Tag 623,13 plus minus 1,04 Stadien, vierter Tag 827,14 plus minus 1,85 Stadien, sechster Tag 1206,18 plus minus 2,75 Stadien und so weiter und so fort, folgt der Schriftführer, der Buchhalter, Situationsverzeichner, Berichterstatter sozusagen auf dem Fuße und was der Autor A.S. in seinen Initialen immer schon bedeutungsvoll vorausgespiegelt fand, die utopisch-idealische Verbundenheit von Artist und Scientist wird in der Personalunion des Datenverarbeiters mit dem Tagebuchschreiber immer wieder neu in Szene gesetzt. Eine allseits erfreulich befriedigende Lösung und für uns genau die richtige Stelle, einen Schlusspunkt zu setzen, ganz noch nicht. Was der Autor so fein gefügt hat und was auch Kritik nicht scheiden soll, gerät wie jede Utopie an einen kritischen Punkt, wo sie sich sozusagen aus sich selbst beweisen soll. Ein Landmesser ohne einen festen Punkt im Gelände, das kann nicht mal im Reich der literarischen Fiktionen gut gehen. Ein Orientierungskünstler ohne inneres Bezugssystem, das kann nur in die Irre führen. Und in der Tat verlieren sich die frühen, reinen Helden Arno Schmidts in der von uns befürchteten idealischen Unendlichkeit. Wie aber die Versuchung, sich der niederen Erscheinungswelt zu entwinden und sich der unendlich verführerischen Fliehkraft anheimzugeben, zwangsläufig die Erinnerung an die guten alten Erdenkräfte wachruft und die Lust an Unbedingtheit gemeinhin vom Beziehungswahn verfolgt wird, sehen wir dem Vereinzelungs-, dem Verinselungstrieb auf einmal gänzlich andere Kräfte entgegenwachsen. Nehmen wir es einfach einmal statistisch und machen uns nichts vor. Während am Anfang vor allem fürchterliche Zentrifugalkräfte auf den Helden einwirken, ein Zug ins Weite, der ihm die ersehnte Alleinigkeit verspricht, sehen wir mit den Jahren und mit einer wachsenden Bücherzahl zunehmend Beziehungslust und Assoziationsbedürfnis das Feld regieren. Der ganze Wirbel, den der Ich-Erzähler um sich macht, dient dabei nichts anderem als seine positiv oder negativ besetzten Vorzugsobjekte um sich zirkulieren zu lassen. Seine Neigung zu Staatshandbüchern und seine Liebe zu Baum, Busch und Strauch, sein unstillbarer Erkenntnis- und Aufklärtrieb und sein gleichzeitiger misanthropischer Pessimismus, seine Passion für Planquadrate und Millimeterpapiere und sein Hass auf alles geregelte Uniform- und Gemeinschaftswesen, seine Lust am skatologischen Ausdruck und sein beinahe schon marottenhafter Reinigungszwang, sein Selbstverteidigungsbedürfnis, jeder Held trägt hier eine, wenn auch noch so unscheinbare Waffe bei sich. Sie müssen es sich mal daraufhin angucken. Und sein erklärtes Pazifistentum, seine Voyeurslust und sein tief verankertes Verlangen nach Vermummung, Tarnung, Täuschung, seine Abneigung gegen Weihwasser und Kirchenglocken und seine wunderliche Selenomanie, alles passt nach normalen Assoziationsgesetzen eigentlich überhaupt nicht zusammen und wird dennoch unaufhörlich zusammengesehen und im Zirkel vor uns aufgeführt, bis sich der Reigen endgültig und unlöslich rundet, auch für uns, und wir uns diese charakterologische Einzigkeit gar nicht anders mehr vorstellen können als im Kreise dieser ihrer zerstreuselten Eigentümlichkeiten. Das ist nun alles pure Magie und nichts anderes, solideres als poetischer Beziehungszauber. Aber die tun bei so atavistischen Wesen, wie Büchermenschen es nun einmal sind, immer noch ihre schwer erklärliche Wunderwirkung. Wo hat man denn das schon gesehen? Ich meine in der wirklichen Welt, dass eine Beziehungsstörung sich zum Zeichen setzt, eine Ich-Aufspaltung sich zum System erklärt und am Ende springt sogar noch ein richtiger Mythos heraus. Beziehungsweise ist das noch zu fassen, dass eine Individualität von derart zweifelhafter Zusammensetzung sich vor der Welt verschließt, um in aller Stille ihre Komplexe auszukristallisieren und die Weise von Etymforschung und ableitender Wurzelkunde geht um die Welt wie eine Goldmachermelodie, sodass man noch seine Lesevorlieben nachdruckt und seine Autographen und Erstausgaben wie Nuggets handelt. Mit bloßer großer Erzählkunst sind solche Nachfolgewunder meistens nicht erklärt. Wie auch Weltabgeschiedenheit und künstliches Sich-Rar-Machen allein gewiss nicht jenen ansteckenden Pfingstgeist verbreiten, der Proselytenmacht und Gemeinschaft im Geiste begründet. Nein, wer die Botschaft hören und entziffern will, muss sich schon jenen fast nur metaphorisch zum Sprechen zu bringenden Heilswahrheiten zuwenden, die heißen Beziehungszauber und Zusammenhangsmagie. Und wer diese Zeichen nicht lesen kann, wird wohl ewig unerlöst auf den eigenen Solipsismen kleben bleiben. Das schlägt nur noch einmal ein neues Kapitel auf oder lässt doch ein flüchtig angeblättertes in einem unerwarteten Licht erscheinen. Darein können wir uns heute nicht mehr vertiefen. Nur dies lassen Sie mich noch sagen, dass die scheinbar siebenfach versiegelten Bücher Arno Schmidts in Wirklichkeit sperrangelweit offen stehen. Man muss bloß diesen nicht auf Klingeldruck abrufbaren Autor für eine zugeknöpfte Seele halten. Denn er ist bei all seinen Sonderbarkeiten doch ein herzlich gewinnender Mann und, wenn man es recht betrachtet, sogar ein ständig werbender Liebhaber und ein mitreißender Lehrer und ein guter Seelenführer. Wo er seine Leidenschaften, Bücherleidenschaften zumal, leuchten lässt, da wird Entfremdung zum Fremdwort und ist Papier nicht mehr von Pappe. Wo er seine Bücherkisten auftut, als wären es Schatztruhen, immer mit diesem unnachahmlichen Geheimnishauch von Sonderservice und Spezialeröffnung, beflügelt sich der Bücherwurm und die Leseratte fühlt sich in den Stand eines hochmerkwürdigen Fabelwesens erhoben. Das Erforschliche in Worte sieben, das Unerforschliche ruhig veralbern, ist vielleicht eine seiner erbaulichsten und bei aller Ernsthaftigkeit amüsierlichsten Lebensweisheiten. Aber eine andere, bei aller aufgetragenen Munterkeit schon ziemlich tiefpflügende, möchte ich Ihnen doch als letztes Wort zum Sonntagmittag mit auf den Weg geben. Noch was tun, eh die Finsternis mich schlingt, zum Trotz ein bisschen sein. Wem zum Trotz? Sagen wir es so schlicht auf platt, wie unser Arno Schmidt es tut, dem Dod. NDR 3. Bausteine zu einem Arno-Schmidt-Denkmal. So, meine Damen und Herren, lautete der Titel der Preisrede von Peter Rühmkorff bei der Verleihung des diesjährigen Arno-Schmidt-Preises. Wir sendeten einen Mitschnitt aus der Veranstaltung im Zeller Schloss am 19. Januar 1986. Bis zum Beginn der nächsten Sendung bleibt uns noch etwas Zeit. Auch sie soll eine Erinnerung an Arno Schmidt gewidmet sein. Sie hören zunächst von ihm selbst gelesen die Kurzgeschichte »Verschobene Kontinente«, aufgenommen am 26. März 1964 in Bargfeld, im Anschluss daran ein Interview, das Rainer Hagen im Januar 1964 vor seinem 50. Geburtstag mit Arno Schmidt führte. Mancher mag es ja schön finden, aber ich konnte die widerliche Majestät der Alpenlinie nur mit Achselzucken betrachten. Zu viel Stifter. Auch die feinen Funken, die ab und zu in den blaugrünen Wänden aufleuchteten, versöhnten mich nicht. Gebt mir Flachland mit weiten Horizonten, hier steckt man ja wie in einer Tüte. Kiefernwälder, süß und eintönig, Wacholder und Erika. Und an der Seite muss der weiche, staubige Sommerweg hinlaufen, damit man weiß, dass man in Norddeutschland ist. Ich hob vornehm die Brauen, graue Brauen wusste ich, eindrucksvoll Dornie. Und schenkte mir lieber wieder vom Samos ein. Ein Gemisch von Öl und Feuer, wie ich selten eines gekostet hatte. Nämlich Martine bei Frau Ederer. Ihre fehlenden Zähne waren durch Elfenbeinstückchen, mangelnde Körperform durch Schaumgummihügel ersetzt, das Plappermaul mit Karmin umstrichen. Wir nickten uns zu. Wir kannten uns seit gut 30 Jahren. Ich verstand mich also von selbst. Außerdem war da der Maler, der für sein Bild weiblicher Akt mit Bruchband und Brille den letzten Preis erhalten hatte. Dann Fräulein Basse, Eine bezaubernde Furchtsamkeit, die sie oftmals und listig zu erzeugen wusste, wenn wir Männer so gelehrt sprachen, verschönerte ihr Gesicht. Zwei Textilkaufleute waren wegen des Gatten da, die einzigen, aus deren Mündern Vernunftähnliches kam, und dann eben noch der junge Geologe. Nun sind Wissenschaftler durchaus eine Sache für sich. Ich persönlich habe mehr als genug vom Umgang mit Schriftstellern. Schon da muss man wissen, dass er in seiner Freizeit hannoversche Staatshandbücher sammelt und für sie ihre weißgau getigerte Katze tabu ist. Oder er schwört auf Astrologie, sie auf Thomas Mann. Der hier ließ uns auch nichts weniger als ruhig auf dem kurzgeschorenen Rasen sitzen, sondern fing an mit der Kontinentaldrift-Theorie, dass ich Grönland neuerdings schon wieder 36 Meter entfernt habe und Südamerika und Afrika passten genau ineinander. Auch die Alpenauffaltung ginge laufend weiter. Nach den neuesten Messungen nähere sich die Zugspitze pro Jahrhundert um diverse Meter der guten Stadt München. Fräulein Basse schielte entzückend entsetzt zur nächsten Bergwand hinüber. War denn nicht schon wieder ein Stückchen näher gekommen? Die Textilfachleute erörterten verächtlich Kett und Schussgarne. Und Molly Ederer sah mich bittend an. Das fehlte gerade noch, dass auch unter ihr alles wackelte und schwamm. Ich strich als Präambel die Asche von meiner Zigarre und begann. Das war damals 1946, also vor rund 20 Jahren. Ich war Dolmetscher beim Polizeipräsidenten in Lüneburg und Tag und Nacht auf den Beinen. Bald wollte Major Billingham eine Schießübung mit seinen Tommies abhalten. Bald hatten DPs, Displaced Persons, Polen und dergleichen, einen einsamen Bauernhof überfallen und ihrem grausamen Hunger ein paar Kühe geschlachtet. Unverächtliche Zeit damals. Wir waren alle jung und hager und vorurteilslos und gewetzt. Der Polizeiinspektor, dem ich zugeteilt war, nahm mich vorsichtshalber auf jede Dienstfahrt mit. Und es war eben wieder ein halbes Jahr um. Die deutsche Polizei hatte nämlich, unter anderen Aufgaben, damals auch die, termingemäß alle halben Jahre das Vorhandensein sämtlicher in ihrem Bezirke befindlichen TPs zu melden. Trigonometrische Punkte, erklärte angeregter Geologe, die Grundmarkierungen unseres geografischen Wissens. Ich nickte ihm lobend zu und log träge fort. An einem windigen und kalten Herbstnachmittag kamen wir in Schwarmhausen an. Der Ortsvorsteher begleitete uns zum Granitstumpen und hob an zu klagen, wie das Ding so grausam mitten im Fahrweg stünde. Erst voriges Frühjahr seien zwei Radbrüche an der Stelle erfolgt, ob man den Stein denn nicht etwas zur Seite rücken könnte. Der Polizeioffizier, alter Soldat und an rasche Entscheidungen gewöhnt, überlegte kurz und nickte dann fort, als war mit der Schirmmütze. Er hatte das Vorhandensein zu melden, nichts weiter. Ergo erschienen aus der alrunischen Dämmerung vier schweigsame Niedersachsen mit Spaten, gruben den TP Nummer 1577 aus und versetzten ihn 3 Meter nach rechts an den Wegrand. Noch heute wird termingemäß das Vorhandensein des Steines gemeldet. Seitdem misstraue ich allen Theorien wie der vorhin von Ihnen vorgetragenen Wegnerschen. Der Geologe schrie auf, händeringend, rief Helmert an, Wilhelm Jordan oder so ähnlich. Ich kenne die geodätischen Gottheiten nicht. Ich schilderte noch überzeugend den Nachtsturm, der sich gleich anschließend erhoben hatte, Wind, Blitz und Donner als die gefällig rechnenden Werkzeuge des Himmels. Trotzdem, die glitschenden Kontinente zogen nicht mehr. Die Damen lächelten erleichtert. Mollys Knie dankte mir kurz wie einst im Mai. Die Textilfachleute hatten ohnehin nicht auf uns geachtet, sondern waren schon beim Sanforisieren. Nur der Geologe strich sich immer wieder das schüttere Haar rückwärts. Dabei war er erst 28. Ich hob versonnen das Samos-Glas, Öl und Feuer. Wo ist die Zeit hin, da wir noch Kontinente verschoben? Herr Schmidt, Sie leben hier am Rande eines kleinen Dorfes in der Lüneburger Heide. Sie verlassen dieses Dorf selten. Sie lassen auch nur ungern Besucher an sich heran. Ich kann das bezeugen. Sie leben fast wie ein Einsiedler. Warum? Das ist letzten Endes eine Frage der geistigen Ökonomie und auch der Gesundheit. Nicht nur, weil mein Credo lautet Flachland und Nachschlagewerke, sondern auch, weil ich Tiefdruckgebiete am besten vertrage. Dass ich wie ein Einsiedler lebe, möchte ich gar nicht einmal sagen, aber die großen Spaziergänge im Sommer und dieses Gemisch aus Heide und Moor, was ich hier finde, ist genau die Kulisse, die ich für meine nächsten Bücher brauchte. Welches werden Ihre nächsten Bücher sein? Was haben Sie für Pläne? Ich glaube, man muss da zwei Gruppen unterscheiden. Zunächst einmal habe ich für die Jahre 64 und tief in das Jahr 65 hinein die große Edgar Poe-Übersetzung für Walter in Olten zu machen. Nun bin ich ein ziemlich fleißiger Mosaikarbeiter und habe vorgearbeitet, sodass im Jahre 64 ein umfangreicher Sammelband mit großen Erzählungen erscheinen wird. Die kürzeste hat 20 Seiten, die längste 100. Dieser Band Kühe in Halbtrauer ist schon in der Fertigung. Im Jahre 65 dann erscheint ein Band mit literaturgeschichtlichen Studien, vor allen Dingen über englische Literatur. Das wäre also die erste Gruppe, die praktisch von mir aus gesehen schon fertig ist. Wenn ich richtig gezählt habe, dann haben Sie bisher 17 Bände, 17 Bücher übersetzt. Ja, und zwar handelt es sich dabei um rein englische bzw. amerikanische Literatur. William Faulkner einen Band, Cooper, Wilkie Collins, vor allen Dingen auch Stanislaus Joyce, den Bruder des großen James Joyce, von dem Suhrkamp jetzt gleich den zweiten Band meiner Übersetzung bringen wird. Sind das Erinnerungen oder eigenständige künstlerische Werke? Beides. Es sind Tagebücher, aber die Tagebücher eines ganz erstaunlichen 19-Jährigen in hoher künstlerischer Form, wie ich dergleichen eigentlich kaum kenne aus der Literatur. Sie erwähnten aber vorhin noch eine zweite Gruppe von eigenen Werken. Ja, das ist natürlich eine etwas schnarrende Seite, die Sie damit berühren. Denn ich würde gern noch zwei umfangreiche Bücher schreiben, sehe aber nicht recht ab, wann ich dazu kommen werde. Denn ich muss ja leider Brotarbeiten immer wieder einschieben. Die Bücher sind weitgehend vorbereitet. Hinter jedem stehen etwa geordnet schon 10.000 einzelne Zettelchen. Ich sagte schon, ich bin Mosaikarbeiter. Aber die reine Niederschrift würde bei dem kleineren, einfacheren der Stücke immerhin 3 bis 5 Jahre dauern. Und das kann ich mir im Augenblick einfach noch nicht leisten. Können Sie uns irgendetwas über die Thematik sagen? Nein, das wäre verfrüht. Ich muss wahrscheinlich erst noch einige theoretische Abhandlungen vorweg schicken. Es hilft nichts. Sie sprachen eben über die Brotarbeiten. Das ist für Sie das Übersetzen? Hauptsächlich ja. 50% meiner Einnahmen, ja, ziehe ich aus dem Übersetzen. Ich mache da noch einige Arbeiten für den Rundfunk. Aber es ist wohl auch letzten Endes eine Frage des Temperamentes und des Geschmacks. Manche meiner Kollegen rezensieren gern. Das ist eine Arbeit, die mir immer sehr odios vorgekommen ist. Denn ich weiß am besten, wie schwer es ist, ein großes, selbstständiges Buch auf die Beine zu stellen von 500 oder 600 Seiten. Und ich richte ungern Leute hin. Ebenso Vorlesetourneen, wie es manche betreiben, ist auch nichts für mich. Nicht, weil ich ein Einsiedler wäre, aber weil ich ganz einfach, ja, das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht eingehen könnten, weil ich ganz einfach ein Buch, wenn ich es geschrieben habe, nicht mehr sehen kann und darf. Auch nicht, wenn es zum Beispiel übersetzt worden ist in eine Sprache, die Sie gut beherrschen? Nein, auch dann nicht mehr. Das liegt eben wieder, ich will es Ihnen an einem praktischen Beispiel erklären. Ich habe jetzt eine umfangreiche Studie über Karl May veröffentlicht, die eben erschienen ist. Und Leser, die das Buch warm aus dem Backofen erstehen, denken sich natürlich, sie hätten nun das Neueste von übermorgen Nachmittag. Dem ist ja aber nicht so, denn ich habe das Manuskript vor einem Jahr etwa meinem Verleger abgeliefert. Ich habe seitdem 2 Bücher übersetzt, habe ein großes eigenes Stück geschrieben, habe ein 30 kleinere Zeitungsartikel gearbeitet oder 100-Minuten-Sendungen für das sogenannte Nachtprogramm. Mit anderen Worten, ich weiß praktisch von diesem Buch über Karl May kaum noch etwas. Ich habe es nicht nur vergessen müssen, sondern präziser verdrängen und verkapseln, sodass ich gar nicht mehr in die alten, ausgefahrenen Wort- und Gedankengleise gerate. Das darf man ja nicht, wenn man etwas Neues schreiben soll. Die Leser nehmen also an, dass der Schriftsteller vielleicht nichts Schöneres kennte, als in seiner Freizeit in seinen Werken zu blättern. Ich glaube, das ist ein liebenswürdiger Irrtum. Könnte man aber nicht erwarten, dass ein Mann, der 50 wird, gerne einmal wieder in seinen Büchern blättert, dass er versucht, eine Bilanz zu ziehen? Eine Bilanz ziehen, ich glaube, dazu wäre es gerade in meinem Fall noch etwas früh, weil nämlich ja mein erstes Buch aus Ungunst der Verhältnisse erst erschienen ist, als ich schon 35 Jahre war und ich also erst 15 Jahre schreiben konnte. Und dann Bilanz. Ja, wie sollte die aussehen? Man hat mir schon mehrfach nahegelegt, ich sollte einige meiner Bücher kommentieren, das heißt die technischen Schwierigkeiten, die vor allen Dingen die Struktur, also das große Gerüst der Bücher und dann auch die Oberflächenbearbeitung im Einzelnen mit sich bringen, erläutern. Wenn Sie Bilanz in diesem Sinne meinen, ja, da erkenne ich eine gewisse Verpflichtung an, aber ich komme eben auch nicht im Augenblick dazu. Sie lesen also Ihre Bücher nicht, lesen Sie Rezensionen? Nein, ich lese Rezensionen grundsätzlich nicht, und zwar aus demselben Grunde, den ich schon erwähnte. Es hieße ja doch wiederum, das Gewebe an einem Punkt anzuheben und mir den ganzen Komplex in die Erinnerung neu zurückzurufen, und das kann ich mir einfach nicht leisten. Herr Schmidt, wenn man Geburtstag hat, darf man sich etwas wünschen. Gesetzt den Fall, es gäbe eine gütige Fee, die Ihnen irgendeinen Wunsch freigebe, was wäre es? Die Frage ist so nett und unrealistisch, Herr Hagen, dass ich sie ja eigentlich gar nicht beantworten durfte. Es ist ja das Kennzeichen all der sogenannten großen Archetypen der Menschheit, ob Faust, ob Parzival, ob Asphär, dass sie alle ein großes gemeinsames Band umschlingt, nämlich a general disinclination to work of any kind. Also, das ist nicht meine Art. Wenn ich wünschen könnte, würde ich sagen, eine feste Monatsrente von 1000 Mark und dann einmal 10 Jahre lang keinen Besucher. Vielen Dank, Herr Schmidt, und entschuldigen Sie bitte die Störung. Dies war in Aufnahmen aus dem Jahr 1964 ein Interview mit Arno Schmidt und seine Kurzgeschichte Verschobene Kontinente von ihm selbst gelesen, in Ergänzung zu Peter Rühmkorffs Zeller Preisrede Bausteine zu einem Arno Schmidt-Denkmal. Redaktion der Sendung Hanjo Kesting.